und uns zu verschließen. Acht Jahre! Ehrlich! Glaubt uns und mit acht Jahre! Geld! Habt ihr in die Gesicht? Acht Jahre! Spaß! Und mit Essen zu sehen! Auf Konzerten fallen stets die Besten. Spitzen uns die Finger, blutig auf vieles, vieles Besten. Nicht immer war er die beste Wahl. Doch das war uns und unseren Fans sowieso egal. Nicht immer war hier die beste Wahl. Doch das war uns und unseren Fans scheißegal. Acht Jahre Zeit, um uns zu verstehen. Acht Jahre ehrlich, laut und unbedingt. Acht Jahre Geld, haben wir nicht nie gesehen. Acht Jahre Spaß. Wir ergaben immer alles, waren ehrlich und direkt. Haben uns nie was geschissen, haben uns nie versteckt. Haben nie die neueste Musik-Trends zum nächsten Mal kopiert. MTV und Viva haben wir stets ignoriert. Haben nie die neueste Musik-Trends zum nächsten Mal kopiert. Welt und Boden haben uns nie interessiert. Acht Jahre Zeit, um uns zu verstehen. Acht Jahre ehrlich, laut und unbedingt. Acht Jahre Geld, haben wir nicht nie gesehen. Acht Jahre Spaß. Immer sehr viel Spaß, wir kamen nichts geschenkt. Wir hatten nie eine Ahnung, wer unser Schicksal lenkt. Wohin die Reise geht, interessiert uns nicht. Auch darauf fällt man alle Spaß und sind immer dicht. Wohin die Reise geht, interessiert uns nicht. Auch darauf fällt man immer dicht. Acht Jahre Zeit, um uns zu verstehen. Acht Jahre ehrlich, laut und unbedingt. Acht Jahre Geld, hab hier nicht nie gesehen. Acht Jahre Spaß. Auf uns zu verstehen, acht Jahre ehrlich, laut und unbequem. Acht Jahre Geld, habt ihr nicht nie gesehen. Acht Jahre Spaß, und es ist abzusehen. Ja, ja, es kam so, wie es kommen musste. Es kam so plötzlich, dass es nicht mal die Presse vor uns wusste. Nach sechs Jahren auf den Tag verließ uns Druck. Sechs Jahre Chaos mit auf Knopf, waren wir genug. Nach sechs Jahren auf den Tag verließ uns Druck. Sechs Jahre Chaos, waren wir genug. Acht Jahre Zeit, um uns zu verstehen. Acht Jahre ehrlich, laut und unbequem. Acht Jahre Geld, hab hier nicht nie gesehen. Acht Jahre Spaß. Acht Jahre Zeit, um uns zu verstehen. Acht Jahre ehrlich, laut und unbequem. Acht Jahre Geld, hab hier nicht nie gesehen.